Ma non sti tüda, es no lang nit Schluss. Und noch nur Fläschl, ich will noch nit nach Haus. Ich sah die plötzlich mit Redlocks da sitzen und einer Tüte in der Hand und im Hintergrund Reggae-Music. Also wie soll das gehen? Für ihn ging es nicht. Für ihn war Schluss, schon vor 4 Jahren. Die Tüte, den Joint in der Hand und ein bisschen weiter Politik machen, offenbar selbst für einen alten Straßenkämpfer eine absurde Vorstellung. Jamaika, die Koalition aus Schwarzen, Grünen und Gelben, ist schon 2005 keine Alternative für Joschka Fischer. Der Außenminister packt seine Sachen und ist dann mal weg. Andere bleiben damals sitzen im Bundestag. Und sie erinnern sich immer wieder wehmütig zurück an die superjeile Zick, wie sie im Rheinland so gerne singen, an goldene Jahre, die mit Gerhard als Kanzler. Erst jetzt, eine Legislatur nach dem Ende der Schröder-Ära, verlassen dessen Ehemalige den Saal. Peter Struck, Hertha Deubler-Gmelin, Hans Eichel oder auch Otto Schily, der einstige Innenminister. Guten Morgen, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Am 18. Oktober 2005 darf er nochmal eine wichtige Rolle spielen und traditionsgemäß, gleichsam als Stubenältester, den Bundestag eröffnen. Ich bin nachweislich am 20. Juli 1932 geboren. Darf ich fragen, ob ein Mitglied des Hauses unter uns ist, das mich an Alter übertrifft? Das scheint nicht der Fall zu sein. Sozialdemokrat Otto Schily gönnt sich dann noch ein paar Jahre im Parlament. Viel von sich reden macht er nur noch wenig, etwa als er sich weigert, seine Nebeneinkünfte offenzulegen. Und in welcher Stimmung ist er jetzt nach 25 Jahren Bundestag? Der ehemalige Grüne im grauen Dreiteiler zieht die Nase hoch, schüttelt den Kopf. Nee, Stimmung, dazu sage ich nix. Sagt's und geht auf die Reichstagstoilette. Die Klingel ruft in den Plenarsaal. Vergangene Woche, hei nun im Parlament. Eine Abstimmung jagt die nächste. Noch 2 Sitzungswochen, dann war's das. Noch eine ganz kurze persönliche Anmerkung. Dies ist wahrscheinlich meine letzte Rede in diesem Parlament. Niemals geht man so ganz. Renate Schmidt, Schröders einstige Ministerin für Frauen und Gedöns, hat ihren letzten Auftritt schon hinter sich. Eine kräftige Brise Wehmut weht jetzt immer öfter durch die blauen Stuhlreihen unter der Kuppel. Die 29 Jahre Politik waren für mich die intensivste Zeit meines Lebens. Irgendwas von mir bleibt hier. Wir trösten uns alle mit dem Gedanken, dass uns ja noch einige Monate hier im Hause erhalten bleiben. Viele gehen aus freien Stücken, andere werden nicht wiederkommen, weil der Wähler es nicht will. Norbert Lammert, der scheidende Bundestagspräsident von der CDU, ganz nüchtern. Ob ich als Bundestagspräsident scheide, wissen wir ja auch noch nicht, denn das hängt ja auch in der Hand der souveränen Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Sorry, natürlich. Aber ist es nicht doch etwas Besonderes für den Chef im Haus, wenn man jedes Mal wieder jemanden in den Ruhestand schickt? Ich kann hier keinen wirklichen Unterschied erkennen zu der üblichen Kombination von Hektik und Melancholie, die über jedem Ende einer Legislaturperiode liegt. Es gibt wiederum die unvermeidliche Verabschiedung von Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil seit vielen Jahren oder gar seit Jahrzehnten dem Haus angehört haben. So wie Hans Eichel, einst Sparkommissar im Schröder-Team. Noch einmal spaziert er die Treppe hinauf, geht am Bundesadler vorbei auf seinen Platz in den hinteren Reihen. Immer korrekt, immer freundlich, der Mann mit den Sparschweinen auf dem Schreibtisch. Eisern, aber erfolglos war er bemüht, Schröders Kasse in Ordnung zu bringen. Jetzt hat die Große Koalition den Karren noch tiefer in den Dreck gefahren. Und er, der kleine Abgeordnete, kann nicht mehr viel ausrichten. Ja klar, das war schon eine Riesenumstellung. Wenn Sie 30 Jahre, wie ich als Oberbürgermeister, Ministerpräsident und Finanzminister, an der Spitze von großen Apparaten gestanden haben und im Zentrum der Entscheidungen und stehen dann am kommentierenden Rand, das müssen Sie erst verkraften. Das hat bei mir auch eine gewisse Zeit gedauert. Zeit für den Ruhestand, auch für einen, nachdem gleich eine ganze Rente benannt worden ist. Walter Riester sitzt aufgeräumt in seinem Büro unweit der Spree. Von Abschiedsreden hält der ehemalige Arbeitsminister gar nichts. Wann haben Sie Geburtstag? am 27. September. Da wird gewählt. Ja, und da wurde gewählt, 98, jetzt schließe ich sozusagen auch am 27. September mit dieser Wahl. Wie alt wären Sie dann? 66. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ja, also ich habe vor den, die ersten 66 Jahre waren für mich auch sehr intensiv. Und ich bin ganz froh, wenn es nach dem 66. Geburtstag ein bisschen ruhiger wird und wenn ich bestimmte Verantwortungen, die ich jetzt habe, abgeben kann. So sieht das auch der Fraktionschef von der SPD. Peter Struck wurde im Januar 66 und ist sowas von durch. Ich habe von der Großen Koalition inzwischen die Nase voll. Ich kann es nicht mehr mitertragen, was da passiert. Und deshalb haut er ab. Ab September will er Motorrad fahren, sich über seine Borussia ärgern oder sich an den Enkeln erfreuen. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Peter Struck freut sich. Und Hans Eichel, doch ein bisschen traurig? Nein, das ist nicht das Problem. Man muss auch wissen, wann man aufhören und jüngeren Platz machen muss. Es wird wolkig, doch es wird auch heiter. Das denkt sich auch Anna Lührmann. Nur ist die Grüne nicht 66, sondern zarte 26. Als sie 2002 in Schröders rot-grüne Mannschaft kommt, ist sie gerade mal 19, die jüngste Bundestagsabgeordnete aller Zeiten. Frischen Wind will sie damals ins Parlament bringen. Mission erfüllt. Jetzt kommt was anderes. Anna, rede Schneedem. Anna, rede Schneedem. Anna, dreh dich nicht um. Anna Lührmann schaut nach vorn auf ein ganz neues Leben. Ich werde jetzt in den Sudan gehen und dort hoffentlich mich einbringen, um was in der Entwicklungszusammenarbeit auch zu erreichen. Und so geht es der jungen Aussteigerin wie den alten Hasen in der Politik, wie im richtigen Leben. Du blickst zurück und denkst, es war einfach super geil im Bundestag. Pardon, es war so richtig schön. Es war wirklich eine großartige Zeit. Ich habe viel gelernt, einiges erreichen können, mich selber weiterentwickelt und hat auch schon viel Spaß gemacht.